mit dem Schlesischen Staatlichen Symphonieorchester und dem Konzert für Flöte und Orchester Pictures of Yang Guifei von N.J. Schneider. Thank you. Thank you. Lukas Lugosch und das Schlesische Staatliche Symphonieorchester eröffneten heute das Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Musik von N.J. Schneider, Pictures of Yang Guifei, einer der vier Schönheiten des alten China. Passend zum Concerto Bavarese überschrieb Karl Englert die erste der Stimmungen für Klavier mit In der Sternennacht. Es spielt Paul Sanders. Thank you. Paul Sanders am Klavier mit den 5 Stimmungen von Karl Englert. Und damit zur Raumzeit des griechischen Komponisten Minas Bouboudakis inspirieren ließ er sich zu Chorokronos von Stephen Hawkings kurzer Geschichte der Zeit. Die Sätze sind kosmischer Regen, Klänge des Alls und Tanz der Plejaden. Thank you. Thank you. Kosmischer Regen, Klänge des Alls und Tanz der Plejaden, so überschrieb Minas Bobodakis die Sätze von Choro Kronos, Raumzeit römisch 1, nach Stephen Hawkings kurzer Geschichte der Zeit für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger. Das Schlagwerk übernahmen dabei Peter Sattlow und Jens Hilse. Im zweiten Teil ergänzt vom Modern Art Percussion Ensemble. Thank you. Choro Kronos, Raumzeit für Schlagzeug und Klavier von Minas Bobodakis. Neben Peter Sattlow und Andreas Kuras am Klavier hörten Sie das Modern Art Percussion Ensemble in dieser Aufnahme aus dem Münchner Künstlerhaus am Lehnbachplatz. Sein Leben gehörte der Gitarre und dem Anliegen, das Repertoire um moderne und avantgardistische Musik zu erweitern. Die Rede ist von dem 1933 in Berlin geborenen, 1990 verstorbenen Gitarristen Siegfried Behrendt. In seiner Abendmusik verwendete er für die 11 Menuette Themen aus Oberbayern. Thank you. Thank you. Beat Jan Blum spielte die Abendmusik 11 Menuette nach oberbayerischen Themen von Siegfried Behrendt. Und damit noch nach Regensburg, wo ja erst Anfang des Monats wieder die Tage alter Musik Zuhörer aus der ganzen Welt über das Pfingstwochenende begrüßen durften. In Regensburg, und zwar in der Dreifaltigkeitskirche, endet das heutige Concerto Barbarese mit einer Psalmvertonung von Karl Forster. Herr, du Gott der Vergeltung, singt der Bariton Rudolf Schmelzel. An der Orgel ist Eberhard Kraus. Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung, erscheine. Erhebe dich, du Richter der Welt, vergilt den Hoffärtigen, was sie verdient. Herr, wie lange sollen die Gottlosen, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Weisen und sagen: Der Herr sieht's nicht und der Gott Jakobs beachtet's nicht. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern. Ihr, der die Menschen Erkenntnis lehret. Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Wohl dem, den du Herr in Zucht nimmst und lehrest ihn durch dein Gesetz in Ruhe zu schaffen vor bösen Tagen. Dem Gottlosen die Grube gegraben ist, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen, denn Recht muss doch Recht bleiben, und ihm werden alle frommen Herzen zu fallen. Wer steht mir bei wider die Boshaften? Wer tritt zu mir wider die Übeltäter? Wenn der Herr mich Hilfe, läg ich bald am Orte des Schweigens. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Du hast ja nicht Gemeinschaft mit dem Richterstuhl der Bösen, die das Gesetz missbrauchen und Unheil schaffen. Sie rotten sich zusammen wider den Gerechten und verurteilen unschuldig Blut. Aber der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie um ihre Bosheit willen vertilgen. Der Herr unser Gott wird sie vertilgen. Herr, du Gott der Vergeltung, mit einer Psalmvertonung von Karl Fauster, gesungen von dem Bariton Rudolf Schmelzel, ging das Concerto Barbarese auf Bayern 2 zu Ende. An der Orgel der Dreifaltigkeitskirche in Regensburg war Eberhard Kraus.